Hey, first of all, I want to say Alhamdulillah, God gave me everything. Alhamdulillah, I know you got this, you don't like this. Alhamdulillah, tomorrow night, I'm gonna smash your boy, guys. I'm gonna smash your boy. Du bröselst 2 Gramm Kusch und fliegst high in die Luft. Ich mach Namas und fühle mich frei wie ein Kusch. 2 aus Dagestan, neben mir mit Schmerz in der Brust. Haben Angst nur vor Gott, du hast Angst vor Verlust. Ich grüße meine Brüder und auf ihren Kopf gibt's ein Kuss. Beide gibt es nur ein Heucheln, den feuchten Händedruck. Wenn der Tod kommt, Bruder, dann klopft er nicht an. Deswegen bin ich ein spontaner Typ ohne Plan. Ihr umkreist mich und denkt im Ernst, jetzt ist Schluss. Scheiß auf deinen 9er Schuss, ich zieh den silbernen Verschluss. Du bist der, der Bella sucht, Schahada, letzter Atemzug. Lass die Kokosnuss fallen und sie fliegen alle in die Luft. Lande scheiß auf das Game, also spiel ich mit uns. Nimm den Mund nicht so voll, ich boxe Hunde ohne Grund. Ihr habt Batzen, aber rappt als wärt die arme Schlucker. Jetzt kommt die wahre Straße, wir haben Todeshunger. Dagi, Subway Kalaschnikow. Dagi, Verbruch Betonenblock. Smadi, Akuta Bombeblock. Dagi, nur Magong mit auf. Dagi, Subway Kalaschnikow. Нахуй, сука, гринго, hat ein Schaden, Bro. Gute Herz, aber hart, Super Mario. Rechts, links, Khabib Nurmagomedov. Brüder, knall dich ab, oh oh, du bist schadensfroh. Unterwegs, volle Tüte Haribo. Ich warme, Tabilo. Gringo, Abi, dreh mal ein, ja, Harbio. Rauch, Sucht, Dose, Oreo. Aufflucht, Papillon. Asylant aus Babylon. Wohnhaft Pavillon, Berlin 4-4 Rayon. Kickbox Güresh bei Choreo. Jakob der Lügner Pinocchio. Adidas Anzug Kadirov. Spreng deine Party Kalaschnikow. Dagi, Subway Kalaschnikow. Dagi, Verbruch Betonenblock. Smadi, Akuta Bombeblock. Dagi, nur Magomedov. Dagi, Subway Kalaschnikow. Kalte Winter, Kabelbinder, Geiseln zittern, denken an ihre Kinder. Live Dicker, BZ, du siehst, ich mach Fufis mit Tasche und Kulis. Verarscht Touris, Ballababa Parts, keine Einsen in den Schulen, dafür in den Charts. Rapper werden blass, du siehst mich genießen, denn keiner von denen will mehr in meiner Woche releasen. Nachladen und schießen, du siehst nur die Benzlichter, ich bin treffsicher, ich treff sicher. Dreckstricher, die beim LKA um Gnade betteln, kriegen nur einen kalten Chai und ne Packung Camel. Wir sind Gläubige, ja. Ihr seid Gläubiger, ja. Ihr redet viel, ich hör das häufiger, ja, viel zu oft, ja. Der Staatsanwalt ist ein Räudiger, ich bin kein 31er, ich bin 94er. Dagi, Subway Kalaschnikow. Dagi,